Club Night mit Sven. Schönen guten Abend. Thank you. Jetzt an den Osterfeiertagen, also morgen und übermorgen, gibt es im Frankfurter Flughafen im Dorian Gray die Pure Party. 2 Tage durch mit einem riesen fetten Line-Up, internationale und lokale DJs. Viel zu viel, um sie alle aufzuzählen. Hier noch ein paar: der Taller, Mark Spoon, Armand van Helden, oh, Joe T, Vanelli, DJ Sneak, Blake Baxter, June Atkins und. Das lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Jetzt gibt's erstmal Radioservice hier. 21.30 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Sven Feit in der HR3 Club Night. We'll be right back. Sands Cocoon. Am Dienstag, den 30. April 1996. Alte Brauerei, Hanauer Landstraße, 186 bis 198, Frankfurt. Mit dabei Underworld, The Advent, Earth Nation, Oral Float, B12, Alter Ego, DJ Kudo aus Japan, DJ Hell und ich. Einlass 20 Uhr, Start 21 Uhr, Ende 9 Uhr. Abendkasse 65 D-Mark. Vorverkauf 59 D-Mark. Cocoon. Cocoon. Cocoon. Cocoon. Cocoon. Cocoon. Cocoon. Cocoon. Thank you. 22 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Thank you. Thank you. gleich 22.31 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben weiterhin keine Meldungen.

1.30 HL3 Radioservice. Wir haben weiterhin keine Meldungen. We'll be right back.

Thank you. schönen Abend noch. Und bis demnächst mal wieder. Cuckoo. Ich wünsche euch alle noch und tschüss.